einen Pädiatrist. Ihr Mann hieß Eberhard, er hat sie tanzen gesehen, dann hat er sie noch gesagt, dass sie morgen mit ihm vor den Altar treffen mag. Und sie hat ja gesagt, hätte ich das Beatmen, ich hab das geplant und das Match gesehen. Ich konnte nicht vor ihr gehen, fing auch an, mich zu drehen, denn sie tanzt so schön. Ich hab dich tanzen.